Blindenführhunde. Wie helfen Hunde blinden Menschen? Für Personen, die blind oder stark sehbehindert sind, gibt es im Alltag einige Hilfen. Zum Beispiel gibt es eine besondere Schrift, die man mit den Fingern lesen kann. Es gibt auch akustische Signale wie an Ampeln. Dadurch wissen blinde Menschen, ob es rot oder grün ist. Manche blinde Menschen haben auch einen Blindenführhund. Vom Hund zum Blindenführhund. Ein Blindenführhund muss ein ruhiges Wesen haben. Deshalb darf er sich auf keinen Fall ablenken lassen. Die Ausbildung von Blindenführhunden beginnt schon sehr früh. In einer Patenfamilie bekommt er ein erstes Training. Wenn er in alltäglichen Situationen wie beim Zugfahren oder bei lauten Geräuschen entspannt reagiert, darf er zu einem Hundetrainer oder einer Hundetrainerin. Dort macht er nach einem halben Jahr eine Prüfung. Nach der Prüfung lernt er einen blinden Menschen kennen. Wenn Hund und Mensch zueinander passen, startet die Ausbildung. Danach kann der Hund bei dem Menschen einziehen. Ein Blindenhund muss sein ganzes Leben lang Training bekommen, damit er die Kommandos nicht vergisst und richtig darauf reagiert. Hund und Mensch als Team. Da Blindenführhunde die Augen des Menschen ersetzen müssen, tragen sie eine große Verantwortung. Aus diesem Grund werden diese besonderen Hunde sehr intensiv trainiert und auf viele Alltagssituationen vorbereitet. Im Hundetraining bekommen sie viel Lob und Belohnungen. Der Blindenführhund ist wie ein Pilot. Er bringt den blinden Menschen zu bestimmten Orten und führt ihn um Hindernisse herum. Das gelingt dem Hund, weil er sich gut orientieren kann. Dafür braucht er aber genaue Kommandos. Nennt der Besitzer dem Hund zum Beispiel das Kommando nach Hause, bringt der Hund ihn dorthin. Weitere Kommandos sind zum Beispiel nach links oder Türe anzeigen. Deshalb muss der Mensch die Orientierung behalten, sonst weiß der Hund nicht, wohin er den Menschen führen soll. Bei dem Training lernen die Blindenführhunde auch, sich nicht durch Menschen oder andere Störfaktoren ablenken zu lassen. Aber auch der Mensch muss dem Hund gut folgen, damit er ihn nicht bei der Arbeit stört. Deshalb müssen Mensch und Hund sich gegenseitig vertrauen. Ein Blindenführhund trägt bei der Arbeit ein weißes Hundegeschirr, daran kannst du ihn erkennen. Freizeit und Rente. Auch ein Blindenführhund braucht Pausen und Freizeit. Wenn er das weiße Hundegeschirr nicht trägt, hat er frei. Dann möchte er wie alle Hunde herumtoben, braucht Liebe und Kontakt zu anderen Hunden. Nach 7 bis 10 Jahren geht ein Blindenführhund in Rente. Meistens wird er dann von einer neuen Familie übernommen und darf den Rest seines Lebens in Ruhe verbringen.